Und nun kommt noch ein kleiner Bub, der das vierte Licht anstecken will. Meine Schlangen sind Führergeschenke, immer an uns und Deutschland denken. Er ist unser Ein und Alles, unser Stolz und unsere Hoffnung. Ich runde nur den Kreis unserer Gedanken und Gefühle zu dieser Volksweihnachtsstunde, wenn ich in Wien unsere toten Helden mit einschließe. Ob sie in deutscher oder in fremder Erde ruhen, sie sind uns nahe wie Brüder. Sie stehen über uns in der erhabenen Einsamkeit ewigen Ruhmes und damit ewigen Lebens. Sie sind die Wächter unserer Ehre. Ihnen Dank abstatten, das heißt in Wirklichkeit ihrer würdig sein. Sie haben gekämpft und gelitten und sind dahingesunken für ein Reich, dem wir unter Schmerzen sein neues Dasein schenken. Sie müssen und werden am Ende doch siegen. Wenn sie fallend ein letztes Mal den Namen Deutschland hauchten, so ist das für uns ein kategorischer Imperativ, der in den Zeiten der Not und Gefahr wie mit Posaunenklängen in unsere Ohren dröhnen muss. Wehe unserem Volke, wenn es diesen Ruf jemals überhören wollte. Aber Segen und Sieg ihm, wenn es nur den Gesang seiner Toten im Ohr seinen Weg fortsetzt über Gräber vorwärts.